Freundlichkeiten und Gefälligkeiten. Menschen gegenüber zählen gerade die kleinen Dinge. Einmal kam am Ende des Semesters ein Student zu mir und lobte meinen Kurs. Dann aber sagte er ungefähr: Dr. Covey, Sie sind ein Fachmann für die zwischenmenschlichen Beziehungen, aber Sie kennen nicht einmal meinen Namen. Er hatte recht. Ich war verärgert, verlegen und betroffen. Ich muss meine Neigung bekämpfen, ständig in intellektuelle Konzeptualisierung, Aufgabenorientiertheit und Effizienz abzutauchen. Wissen Sie, solange die Beziehungen nicht stark sind und es keine gemeinsamen Ziele gibt, ist diese Effizienz nämlich ineffektiv, besonders gegenüber unsicheren Menschen, bei denen die Beziehungen viel Pflege erfordern. Bei Dingen ist das anders. Sie haben keine Gefühle. Wir Menschen aber schon, selbst die sogenannten großen Leute, die VIPs. Kleine Freundlichkeiten und Gefälligkeiten, die man anderen immer wieder erweist, bringen riesige Renditen. Das ist der Bereich der emotionalen Intelligenz. Oberflächliche Techniken bewusster, gezielter Freundlichkeit durchschauen die Leute jedoch. Sie merken es, wenn sie manipuliert werden. Wahre Freundlichkeit, Gefälligkeit, Höflichkeit und Achtung stammen aus einem tiefen Charakterreservoir spiritueller Intelligenz und machen einen großen Teil der sozialen Freundlichkeiten und der zeremoniellen Höflichkeiten überflüssig. Wenn ich daheim oder in der Schule mit Kindern spreche, sage ich oft zu ihnen, dass sie in den meisten Fällen bekommen können, was sie wollen, wenn sie nur 4 Ausdrücke, die insgesamt aus lediglich 9 Wörtern bestehen, lernen und sie aufrichtig und konsistent benutzen. Ein Wort: Bitte. Ein Wort: Danke. 3 Worte: Ich liebe dich. 4 Worte: Wie kann ich helfen? Erwachsene sind große Kinder.